وسلم تسليما كثيرا. طيب leider kann ich an der Lautstärke nicht wirklich etwas ändern. Vielleicht müsst ihr von eurer Seite etwas lauter aufdrehen, بإذن الله عز وجل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Wir machen inshallah ta'ala heute بإذن الله عز وجل weiter mit der vierten Säule des Wudu. Wir sind bei Kapitel 4.6.1.4, das Waschen der Füße. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran Karim ausdrücklich vier Säulen des Wudu erwähnt und indirekt noch zwei weitere. Und wir haben besprochen das Waschen des Gesichtes, das Waschen der Hände und Arme, das Streichen beim Kopf, und nun sind wir angekommen beim Waschen der Füße. Der Autor sagt, jeder Fuß muss jeweils bis und mit dem Knöchel Kaab gewaschen werden, wie Allah es angeordnet hat. Denn bei der Erwähnung der Füße im Koranvers sind die Knöchel eingeschlossen. Und im bereits zitierten Hadith heißt es, ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. Dann wusch er seinen rechten Fuß, bis er zum Unterschenkel gelangt ist. bis er zu seinem Unterschenkel gelangt ist. Hiernach wusch er auch seinen linken Fuß, bis er zum Unterschenkel gelangte. Und dieser Hadith ist ein Beweis dafür, dass der Ellbogen bzw. der Fußknöchel noch Teil dessen ist, was man waschen muss. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Denn im Koran al-Karim ist es zweideutig. Allah Azza wa Jalla sagte, وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Das heißt, wascht eure Füße bis zu den Fußknöcheln. Und dann stellt sich eben die Frage, ob die Fußknöchel noch dabei sind oder eben nicht. Und dieser Hadith ist ein Hinweis darauf, dass sie noch dazu gehören. Und eine Regel lautet, مَا وَقَعَ بَيَانًا لِوَاجِبْ فَهُوَ وَاجِبْ. Das heißt, wenn wir einen Hadith haben, der etwas erklärt, was wajib ist, dann ist auch die Umsetzung davon, wie im Hadith erwähnt, wajib. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Tayyib. Wenn man allerdings Socken trägt, braucht man unter bestimmten Bedingungen die Füße nicht zu waschen und Masch genug. Näheres dazu später. Wer sich aus physischen Gründen ganz oder teilweise nicht waschen kann, weil zum Beispiel seine Hände gelähmt sind, muss jemanden darum bitten. Gegebenenfalls muss man sogar jemanden dafür bezahlen, wenn sich niemand finden lässt, der es freiwillig tut und man es sich problemlos leisten kann. Denn eine Regel lautet, alles was getan werden muss, um eine Wajib-Handlung verrichten zu können, ist ebenfalls Wajib. مَا لَا يَتِمُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Das heißt also in diesem konkreten Fall, man ist verpflichtet, seine Füße zu waschen. Ist man dazu selbst nicht imstande, muss man jemanden ansuchen, der dazu imstande ist oder der das für einen umsetzt. Das heißt, der einem dabei behilflich ist, die Füße zu waschen. Wallahu a'lam. Manche Mubtadi'a sind der Ansicht oder waren der Ansicht, dass die Füße nicht gewaschen, sondern benetzt werden sollen. Denn in einer Qira'a, in einer koranischen Lesart, wird das Wort Arjulakum so gelesen, Arjulikum. Demnach kann die Ayah wie folgt übersetzt werden. O, die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch das Gesicht und die Hände bis zu den Ellbogen und streicht euch über den Kopf und streicht euch über die Füße bis zu den Knöcheln. Das heißt also, wenn wir statt Arjulakum, Arjulikum lesen, dann könnte man es so übersetzen, als würde es bedeuten, dass man sich über den Kopf streicht und auch über die Füße streicht bis zu den Knöcheln. Bis zu den Knöcheln. Und richtig ist jedoch, dass es sich hier um eine grammatikalische Anpassung handelt. Da das Substantiv Ru'usikum Majrur ist, also im Genitiv steht, wurde Arjulakum angepasst. Für dieses Vorgehen gibt es auch in altarabischen Gedichten Hinweise. Ja. Also es geht hier darum, dass die Aya, für die unter euch, die Arabisch sprechen, Allah Azza wa Jalla sagte: Ja, ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum. So, dieser Ausdruck bi ru'usikum ist majrur wegen dem ba. Und dann heißt es wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Wenn man arjulakum sagt, dann ist es hier deutsch grammatikalisch sagen würde, würde man sagen, das ist Objekt des Satzes. Wen oder was soll man waschen? Die Arjulakum, deswegen ist es Mansub, hat die Fatha auf dem Lam. Wenn man allerdings Arjulikum liest, dann stellt sich die Frage, wie kommt es zu dem Jar, zu der Kasra unter dem Lam? Wie kommt es dazu? Auf Anhieb würde man denken, wegen dem Biruusikum. Und dann passt dazu Arjulikum. Richtigerweise ist dies eine grammatikalische Anpassung. Das heißt, man passt es an das letzte Wort grammatikalisch an und nicht, weil es grammatikalisch erfordert ist. So. Okay. Wenn man allerdings den Vers verinnerlicht, merkt man, dass er auf die Reihenfolge hinweist. Denn wäre die Reihenfolge nicht... Entschuldigung, jetzt habe ich mich verlesen. Das passt gar nicht gerade. So. Deshalb ist diese Qira'a auch kein Beweis für den Mas'h über Ledersocken. Dieses Thema wird schwierig. Das heißt also, diese Qira'a passt nicht als Beweis für das Mas'h, weil beim Mas'h hat es mit Fußknöcheln gar nichts zu tun. Beim Mas'h streicht man einfach über die Oberseite der Socke, und das hat mit den Fußknöcheln wenig zu tun. Also die Fußknöchel sind keine Grenze, die irgendwie gebildet wird. So viel zur vierten Säule. Kommen wir zur fünften. Die Reihenfolge. Tartib. Auch wenn die Reihenfolge nicht direkt aus dem Vers hervorgeht, ist die Reihenfolge doch durch die koranische Ayah gewissermaßen vorgegeben, und auch dadurch, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam diese Abfolge stets eingehalten hat. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns den Vers über den Wudu auferlegt. Und das bedeutet, der Wudu ist Pflicht. Oder wenn wir davon ausgehen, dass der Wudu Pflicht ist, dann setzt ihn jetzt der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Pflicht um. Dann gehen wir davon aus, grundsätzlich, dass die Umsetzung davon ebenfalls auf die Art und Weise Pflicht ist, wie er es gemacht hat, alayhi salatu wassalam. Das ist die Ausgangslage. Und der Gesandte, alayhi salatu wassalam, hat in jedem Hadith diese Reihenfolge eingehalten. Und es gibt keinen Hadith, den wir kennen, der die Reihenfolge verändert hat. Also gehen wir davon aus, dass auch diese Reihenfolge verpflichtend ist. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Das ist der eine Hinweis darauf. Der zweite Hinweis darauf ist, was der Autor sagt hier: Wenn man den Vers verinnerlicht, merkt man, dass er auf die Reihenfolge hinweist. Denn wäre die Reihenfolge nicht genau so beabsichtigt, würden eher zuerst alle Körperteile aufgezählt, die gewaschen werden, und erst danach diejenigen, die benetzt werden. Also nicht der Kopf vor die Füße, vor den Füßen. Ja, also man hätte erstmal gesagt, wascht euch das Gesicht und die Hände bis zu den Ellbogen und die Füße, und am Ende streicht euch über den Kopf. Das wäre dann die logischere Auflistung, als dass man den Mas'h zwischen zwei Körperteilen erwähnt, die gewaschen werden. Der Vers müsste dann also wie folgt heißen: Oder ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch das Gesicht, die Hände bis zu den Ellbogen, die Füße bis zu den Knöcheln und streicht euch über den Kopf. Die Reihenfolge muss also eingehalten werden. Jedoch nur die im Koran vorgegeben und diese bezieht sich auf die Rücken. Es gibt nämlich verschiedene Reihenfolgen. So, jetzt müssen wir aufpassen. Der Koran weist darauf hin, dass wir die Reihenfolge zwischen verschiedenen Fard-Teilen einhalten müssen. Das ist das, was wir gerade eben besprochen haben. Dann gibt es aber jetzt eine zweite Reihenfolge, und zwar die Reihenfolge zwischen Fard und Sunna. Zwischen Fard und Sunna. Und zwar innerhalb eines Körperteils. Das heißt, es ist Sunna, die Reihenfolge zwischen Fard und Sunna beim Waschen eines Körperteils einzuhalten, unabhängig davon, ob es Sunna ist, zuerst den Fard-Teil zu waschen oder zuerst den Sunna-Teil. Beispiel: Wenn man zuerst das Gesicht wäscht, dann Mund und Nase ausspült, ist der Wudu sahih. Normalerweise gemäß der Sunna des Propheten a.s.w. wascht man sich erst Mund und Nase und danach wäscht man sich das Gesicht. Sollte man allerdings die Reihenfolge umdrehen, ist der Wudu sahih. Deswegen, wenn wir sagen, der Tertib ist Fard, dann welchen Tertib meinen wir? Den Tertib zwischen den Fard-Teilen, zwischen den vier Fard-Teilen. Das ist das, was wir mit Tertib meinen. Und nicht der Tertib in jeglicher Hinsicht. Okay. Die dritte Wahrscheinlichkeit ist, dass man zwischen zwei Sunna-Handlungen innerhalb eines Körperteils die Reihenfolge einhält oder eben nicht. Auch hier, das ist eine Sunna und kein Fard. Beispiel: Mund und Nase auszuspülen. Beides ist eine Sunna. Aber es ist Sunna, zuerst den Mund auszuspülen, dann die Nase. Mund, Nase, Mund, Nase, Mund, Nase. Das ist die Sunna. Wenn man allerdings zuerst die Nase ausspült, dann den Mund, ist der Wudu trotzdem sahih. Allerdings hat man die Sunna unterlassen. Kommen wir zur letzten Säule des Wudu. Sechste und letzte Säule. Die sogenannte Mualah. Mualah bedeutet, die bereits erwähnten Rücken direkt hintereinander durchzuführen, ohne dazwischen einen zeitlich zu großen Abstand zu lassen. Wäscht man beispielsweise die Hände und tut dann etwas anderes, nimmt zum Beispiel eine Mahlzeit ein, so hat man sich damit vom Wudu abgewandt und somit Mualah missachtet. Wudu ist nämlich eine zusammenhängende Ibadah. Ja, stellt euch mal vor, jemand würde würde sein Gesicht waschen beim Wudu und dann sagt er sich, ich gehe jetzt in die Moschee und dann kann ich ja dort weitermachen. Weil diese Unterbrechung ist zu groß, als dass man sagen würde, dass diese Ibadah immer noch zusammenhängend verrichtet worden ist. Insofern ist der Mualah oder die Mualah verletzt und man müsste in diesem Fall den Wudu von neuem beginnen. Das ist das, was wir mit Mualah meinen. Der Beweis dafür. Auch hier ist der Beweis, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam Mualah stets eingehalten hat. Und es ist nicht bekannt, dass er zwischen dem Waschen verschiedener Körperteile einen zeitlich größeren Abstand gelassen hat. Und als er, sallallahu alaihi wasallam, eines Tages einen Mann sah, welcher einen fingernagelgroßen Teil seines Fußes nicht gewaschen hatte, erachtete er dessen Wudu als Fasid. Und das ist der Hadith. Einige Freunde des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, berichten, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, einen Mann beten sah, bei dem an der Oberseite seines Fußes ein Teil so groß wie ein Groschen nicht mit Wasser in Berührung gekommen war. Da ordnete ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam an, den Wudu und das Salat zu wiederholen. Die Tatsache, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam anordnete, den Wudu zu erneuern, das heißt also von neuem zu beginnen, ist ein Beweis für Mu'adah. Der Mann hatte nur seinen Fuß nicht richtig gewaschen, also den letzten Körperteil, der zu waschen ist. Wäre Mu'adah keine Pflicht, hätte er einfach seinen Fuß nachwaschen können. Ja? Wie jemand, der sagt, zum Beispiel, jemand kommt in die Moschee und du siehst, dass er seine Füße nicht richtig gewaschen hat, dann kannst du ihm nicht sagen, wasch deine Füße und das war's. Nein, er muss jetzt den Wudu wiederholen, weil der zeitliche Abstand zwischen dem Wudu, wenn er nicht jetzt gerade eben aus dem Badezimmer rausgelaufen ist, der zeitliche Abstand zwischen dem Wudu und dem Nachwaschen ist zu groß. Und dann ist die Mu'adah verletzt. Wallahu tabarak ta'ala alam. Dann stellt sich natürlich die Frage, wegen der zeitlichen Eingrenzung, wie groß ist der Zeitraum zwischen zwei Rücken des Wudu? Wie groß ist der Zeitraum, der maximal zwischen zwei Rücken des Wudu verstreichen darf? Die Gelehrten sagen, der erste von zwei Körperteilen darf nicht getrocknet sein, bevor man beginnt, den zweiten zu waschen. Dies ist nur ein ungefährer Maßstab, denn im Sommer trocknet man schneller als im Winter. Man muss allerdings etwas erledigt werden, ohne dass man den Wudu nicht fortsetzen kann, ist dies erlaubt. Beispiel: Während des Wudu geht das Wasser aus und man läuft zum nächsten Wasserspender, um den Wudu zu vollziehen. Der Weg, den man zurücklegt, dient dem Wudu, der sonst nicht beendet werden könnte. Tamam. Dies geht nicht als Unterbrechung des Wudu. Es ist also keine Missachtung der Mu'adah. Warum? Weil man jetzt etwas gemacht hat, was im Sinne des Wudu ist. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Warum werden gerade diese vier Körperteile gewaschen bzw. überstrichen? Den Grund, warum ausgerechnet diese vier Körperteile gewaschen werden müssen, weiß Allah azza wa jall am besten. Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten. Eine der Weisheiten hinter diesem Gebot ist sicherlich, dass es sich um Körperteile handelt, mit denen Sünden begangen werden. Der Prophet alayhi salatu wassalam sagte in einem edlen Hadith, إذا توضأ العبد المسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه. Wenn der muslimische Diener den Wudu vollzieht und sein Gesicht wäscht, verschwindet mit dem Wasser oder mit dem letzten Tropfen Wasser von seinem Gesicht jede Sünde. Jede Sünde, die er durch Anschauen begangen hat. Wenn er seine Arme wäscht, verschwindet mit dem Wasser oder mit dem letzten Tropfen von seinen Händen jede Sünde, die er durch Anfassen begangen hat. Wenn er seine Füße wäscht, dann verschwindet mit dem Wasser oder mit dem letzten Tropfen von seinen Füßen jede Sünde, die er durch Gehen begangen hat, bis er von allen Sünden gereinigt ist. Ja, und das weist darauf hin, diese Körperteile, die Hände, nennt man Hände und Füße mit Extremitäten. Oder im Arabischen sagt man auch Jawarih. Nennt man auch Jawarih. Und Jawarih kommt von Jariha, das sind die Körperteile, mit denen man Sachen erwirbt. Mit denen man Sachen erwirbt. Tayyib. Dann stellen sich noch zwei Fragen für uns. Und zwar, was ist, wenn man mehr wäscht als vorgeschrieben und was ist, wenn man eine bestimmte Stelle gar nicht waschen kann? Die zwei Fragen möchten wir heute noch durchgehen. Zunächst einmal die Sache, dass man mehr als vorgeschrieben wäscht. Also der Prophet sallam, hat uns zum Beispiel beauftragt, einen bestimmten Teil des Körpers zu waschen, von den Fingerspitzen bis zum Ellbogen. Jetzt sagt jemand, ich mache aber mehr als das. Freiwillig, um mehr Hasanat zu bekommen oder ähnliches. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu. Meine Gemeinde wird am Tag der Auferstehung gerufen werden, während sie aufgrund der Spuren des Wudu weiß und hell strahlt. Abu Huraira sagte dann: Man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Wer also seine weißen Stellen verlängern kann, soll dies tun. So, jetzt habe ich schon des Rätsels Lösung gesagt, weil in der Überlieferung steht eigentlich nicht drin, dass Abu Huraira radiallahu anhu diesen letzten Teil sagte. Aber das ist die Zusammenfassung dieser Angelegenheit. Denn dieser letzte Teil des Hadithes, der sich so anhört, als gehöre er zum ersten Teil, ist keine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern das ist eine fälschliche Zuschreibung. Das ist eigentlich eine Aussage von Abu Huraira, aber sie wird dem Propheten sallallahu alaihi wasallam falscherweise zugeschrieben, als hätte er es gesagt. In Wirklichkeit hat Abu Huraira den letzten Teil gesagt. Man istata'a, für man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Wer also seine weißen Stellen verlängern kann, soll dies tun. Und darauf hat Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah hingewiesen, weil dieser Hadith von 10 Sahaba radiallahu anhu überliefert wurde, aber nur die Überlieferungen über Abu Huraira enthielten diesen Zusatz. Auch Al-Mundhiri, Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, Al-Albani sind alle dieser Ansicht, dass dieser letzte Teil also Mudraj ist. Mudraj heißt, fälschlicherweise wurde es einem falschen Sprecher zugeschrieben. Wallahu. Daraus ergibt sich, dass es keine Sunna ist, mehr als vorgeschrieben zu waschen, wie zum Beispiel die Arme bis zu den Schultern. Es gibt jedoch Gelehrte, die dies erlauben. Manche Gelehrte, all ihnen voran, Abu Huraira selbst, radiallahu anhu, Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma. Manche Hanafiya, manche Hanabila, und es ist eine Überlieferung über Imam Ahmed und auch die Ansicht der Schafi'iyya. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Das bedeutet in Bezug auf das Gesicht, einen Teil der Stirnlocke mitzuwaschen. Manche fügen auch noch den Bereich unterhalb des Gesichts bis in die Nähe des Halses hinzu. In Bezug auf die Hände gibt es drei Ansichten. Die erste Ansicht: die Hände bis zur Hälfte des Oberarmes zu waschen. Zweitens, die Hände bis zu den Schultern bzw. Achseln zu waschen. Die dritte Ansicht überlässt dem Mukallaf, dem Schuldfähigen, bis wohin er wäscht. In Bezug auf die Füße gibt es auch drei Ansichten: die Füße bis zur Hälfte des Unterschenkels zu waschen, die Füße bis zu den Knien zu waschen. Die dritte Ansicht überlässt dem Mukallaf, bis wohin er wäscht. Nach der richtigeren Ansicht wäscht man nur, was einem auferlegt wurde. Isbar, gründliches Waschen, bezieht sich nach dieser Meinung nicht auf die zu waschende Stelle, sondern darauf, ausreichend Wasser zu verwenden, sodass der entsprechende Körperteil richtig gewaschen wird. Dazu gehört es, bestimmte Körperteile dreimal zu waschen. Das nennt man Isbar. Also manche Leute denken, Isbar bedeutet eben, dass man besonders, dass man mehr als vorgeschrieben wäscht, mehr Stellen wäscht als vorgeschrieben. Nein, wir sagen, nein, Isbar gemäß der Sunna bedeutet, dass man ausreichend Wasser benutzt und dass man es dreimal macht. Diese Ansicht stützt sich auf den Koran, die Sunna und die Logik. Im Koran hat uns Allah genau mitgeteilt, was wir zu waschen haben. In der Sunna wurde der Wudu über mehr als 10 Sahaba radiallahu anhu überliefert. Keiner von ihnen sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam habe mehr als vorgeschrieben gewaschen. Darüber hinaus heißt es in einem Hadith, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, nachdem er einmal den Wudu vollzogen hat, sagte: فَمَنْ زَادَ هَذَا أَوْ نَقَصْ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمْ. So wird der Wudu vollzogen. Wer mehr oder weniger als dies tut, hat den Wudu schlecht vollzogen oder war ungerecht. Okay? Das heißt, wer mehr oder weniger wäscht als die vorgeschriebenen Stellen, begeht Unrecht. Was die Logik angeht, geht man über die vorgeschriebenen Bereiche hinaus, wird nicht nur gewaschen, was nicht zu waschen ist, wie zum Beispiel die Oberarme, sondern auch Bereiche, die eigentlich nicht zu waschen, sondern zu benetzen sind, wie zum Beispiel das Gesicht, wie im Fall des Gesichtes die Stirnlocke. Also wenn man mehr wäscht vom Gesicht, als man eigentlich waschen muss, geht man in die Stirnlocke. Aber Stirnlocke ist Teil des Kopfes und der Kopf wird benetzt und nicht gewaschen. Vor allem das weist darauf hin, dass man nur die vorgeschriebenen Stellen zu waschen hat. Wallahu tabarak ta'ala a'la. Die letzte Frage, die sich für uns stellt, ist, wenn man eine bestimmte Stelle nicht waschen kann. Grundsätzlich gilt, bei einem ordnungsmäßigen Wudu muss das Wasser an alle erforderlichen Stellen gelangen. Es dürfen sich zum Beispiel keine wasserabweisenden Materialien wie Wachs, Lack, Sekundenkleber, Nagellack oder ähnliches auf der Haut bzw. auf den Nägeln befinden. Hat man eine Wunde an einem bestimmten zu waschenden Körperteil, muss auch diese gewaschen werden. Also grundsätzlich muss man das alles waschen. Vergrößert sich die Wunde dadurch oder die Heilung wird hinausgezögert, ist es ausreichend, an dieser Stelle den Masch zu machen. Dies ist eine Gnade Allah subhanahu wa ta'ala. Also hat man eine Wunde und durch das Verwenden von Wasser würde die Heilung hinausgezögert. Oder die Wunde wird schlimmer, weil da kein Wasser drauf gelangen darf, dann geht man über zum Masch. Masch bedeutet mit feuchter Hand darüber streichen. Wenn das auch nicht möglich ist, tritt an diese Stelle nach manchen Gelehrten der Tayammum. Da macht man Tayammum. Für diesen Fall gibt es drei verschiedene Reihenfolgen. Die erste Reihenfolge. Erst Tayammum und anschließend Wudu, wobei die Stellen, die nicht gewaschen werden können, ausgelassen werden. Also angenommen, ich kann mein Gesicht, angenommen, ich kann meine Hände nicht waschen, weil ich dort eine Verletzung habe, dann würde ich erst Tayammum vollziehen, dann den Wudu ganz normal. Und wenn ich zur Stelle komme, wo man seine Hände wäscht, oder seine Arme wäscht, besser gesagt, Hände und Arme zusammen, dann lasse ich es einfach weg. Ich gehe dann vom Waschen des Gesichtes direkt über zum Streichen über den Kopf. Die zweite Ansicht besagt, umgekehrt, genau das Gegenteil. Der Tayammum wird anschließend erst gemacht. Und die dritte Ansicht sagt, man macht den Wudu bis zur Stelle, an der man nicht waschen kann. Dort macht man Tayammum und führt dann den Wudu fort. Also man macht den Tayammum zwischendrin. Nämlich da, wo man nicht waschen kann. Alle drei Möglichkeiten sind erlaubt. Wenn sich allerdings an verschiedenen Stellen Wunden befinden, sind die ersten beiden Varianten wahrscheinlich angebrachter. Wallahu a'lam. Ja, aber sonst würde man ja den Tayammum mehrmals machen. Diese Thematik nennt man Kombination des Ersatzes zusammen mit dem Ersetzten. Al-Jam'u bayn al-Badal wal-Mubdal. Ja, das ist eine Problematik, weil Tayammum ist ein Ersatz für den Wudu. Und jetzt haben wir drei Versionen kennengelernt, bei denen man Tayammum und Wudu beides macht. Wie kann man etwas machen und seinen Ersatz auch gleichzeitig? Ursprünglich darf man diese beiden Dinge nicht miteinander kombinieren, denn sie sind gegensätzlich. Diejenigen Gelehrten, die dies im oben beschriebenen Beispiel erlauben, sehen dies als Ausnahme und sagen, da man ein bestimmtes Körperteil nicht waschen kann, darf man deshalb die Waschung aller anderen nicht auslassen. Die Begründung ist logisch. Sie sagen, du waschst den Teil, den du kannst. Fattakullaha mastata'tum. So nehmt euch vor Allah in Acht, soweit ihr könnt. Und diejenigen, alle Körperteile kann ich ja waschen, bis auf denjenigen, den ich nicht waschen kann. Also wasche ich den ich kann, und den ich nicht kann, mache ich dafür Tayammum. Das ist ihre Begründung. Richtiger ist allerdings, dass beides nicht miteinander kombinierbar ist und der Tayammum ausreicht, da der Wudu-Vorgang eine Einheit darstellt und nicht nur teilweise ausgeführt werden kann. Also das ist die Zusammenfassung dieser Angelegenheit, dass wir bei der Regel bleiben. Man macht nicht gleichzeitig Al-Badal und Mubdal. Ja. Mubdal ist der Wudu und Badal ist der Tayammum. Man kombiniert nicht beides miteinander. Wenn ich eine Säule des Wudu nicht umsetzen kann, wenn ich also nicht mein komplettes Gesicht waschen kann oder meine komplette Hände waschen kann oder komplette Füße waschen kann oder meinen Kopf benetzen kann, dann tritt an die Stelle des Wudu der Tayammum. Und natürlich, wenn man die anderen Versionen macht, ist der Wudu auch gültig, weil man hat ja den Thermom auf jeden Fall gemacht. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.